Morning, morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Let's talk a little bit more about verse 19. Sprechen wir noch ein bisschen über Vers 19, Before we go to the next verse, verse 20. bevor wir zum nächsten Vers, Vers 20 gehen. So, Paul is making it clear that the different opinions are not only not a problem, but they're unavoidable. Paulus macht deutlich, dass unterschiedliche Meinungen nicht nur kein Problem sind, sondern dass sie unvermeidlich sind. It is so sad when churches believe that unity comes when we all have the same opinion. Es ist so traurig, wenn Gemeinden glauben, dass Einheit dadurch entstehen, dass wir alle die gleiche Meinung haben. I'm telling you why I think it is so sad. Ich sage dir, warum ich das so sehr traurig finde. Because first of all, whose opinion is right? Denn zunächst einmal, wessen Meinung ist richtig? Think about it. Denk darüber nach. If unity is, we all have the same opinion, Wenn Einheit darin besteht, dass wir alle die gleiche Meinung haben, that means some have to give up their opinion and accept somebody else's opinion. bedeutet das, dass einige ihre Meinung aufgeben und die Meinung eines anderen annehmen müssen. So whose opinion do we accept to be in unity? Wessen Meinung nimmt man, um Einheit zu haben? Well, usually the leader. Nun, normalerweise die des Leiters. So here's what happens. Also passiert Folgendes. People have different opinions. Die Menschen haben unterschiedliche Meinungen. And Paul said, that's no problem, that's unavoidable. Paulus sagt, das ist kein Problem, das ist unvermeidlich. If it's unavoidable, why do we try to avoid it? Wenn es unvermeidlich ist, warum versuchen wir dann dies zu vermeiden? Why do we insist? Unity means that we all have to follow one opinion. Warum bestehen wir darauf, dass Einheit bedeutet, dass wir alle eine Meinung vertreten müssen? So look, here's the danger with believing unity is to have the same opinion. Wenn wir glauben, dass Einheit bedeutet, derselben Meinung zu sein, liegt hier die Gefahr. So let's imagine Daniel is the leader. Stellen wir uns vor, Daniel ist der Leiter. And Daniel has certain opinion about certain biblical subject. Daniel hat eine bestimmte Meinung zu einem bestimmten biblischen Thema. And there is me who is part of his church. Da bin ich, der Teil seiner Gemeinde ist. There's Debbie, there's Clayton. Da ist Debbie, da ist Clayton. There's his wife Anna. Da ist seine Frau Annalicia. Another 12 people. Und weitere 12 Leute. And among all of us, we have about five different opinions. Untereinander haben wir etwa 5 verschiedene Meinungen. Now we have no unity because we don't have the same opinion. Nun haben wir keine Einheit, weil wir nicht alle die gleiche Meinung haben. Which of course, that would be wrong because we still can't have unity. Das wäre natürlich falsch, denn wir können ja trotzdem Einheit haben. But let's imagine we believe that. Aber stellen wir uns vor, dass wir das so glauben. So now all of us give up our opinions to have unity. Nun geben wir alle unsere Meinungen auf, um Einheit zu haben. Wonderful. Daniel, we all accepted your opinion is true. Wunderbar. Daniel, wir alle akzeptieren, dass deine Meinung richtig ist. Next year, Im nächsten Jahr Daniel has a prophetic dream. hat Daniel einen prophetischen Traum. Through that prophetic dream, God revealed some things to him. Durch diesen prophetischen Traum offenbart Gott ihm einiges. He hasn't seen these things yet. Er hat dies vorher nicht erkannt. So he begins to study that. Also beginnt er, sie zu studieren. Then he begins to listen to some teachings in the internet that he's never heard. Dann fängt er an, im Internet Lehren zu hören, die er noch nie gehört hat. His eyes open. Seine Augen öffnen sich. He sees things he never saw ever. Er sieht Dinge, die er noch nie gesehen hat. So now he comes and he excitingly shares the revelation with all of us. Und jetzt kommt er und teilt diese Offenbarung begeistert mit uns allen. Now he has a different opinion about that subject. Nun hat er eine andere Meinung zu diesem Thema. So what happens? Was passiert nun? In order to have unity, all of us have to change our opinions again. Um die Einheit zu gewährleisten, müssen wir alle unsere Meinung wieder ändern. It doesn't make sense. Das macht keinen Sinn. Don't think that unity has to do with we all have the same opinion. Denke nicht, dass Einheit etwas damit zu tun hat, dass wir alle die gleiche Meinung haben. I long for a church of Jesus Christ. Ich sehne mich nach einer Gemeinde Jesu Christi, Where diversity is celebrated. in der die Vielfalt gefeiert wird, Where diversity is no longer judged as rebellion. wo Vielfalt nicht mehr als Rebellion verurteilt wird, But where we understand sondern wo wir verstehen, that we can have God's approval in the midst of our different opinion. dass wir inmitten unserer unterschiedlichen Meinungen Gottes Zustimmung haben können. Because we will love and honor and treasure and respect. Denn so lieben, ehren, schätzen und respektieren wir the very people who have a different opinion. Gerade die Menschen, die eine andere Meinung haben. And this is what Paul is trying to explain to them. Genau das versucht Paulus ihnen zu erklären. Because how do this group and this cliques even happen in the church? Denn wie kommt es in der Gemeinde überhaupt zu diesen Gruppen und Cliquen? By not accepting the opinion of other people. Indem wir die Meinung anderer Menschen nicht akzeptieren. So now we get together in our little group, all share the same opinion. Nun treffen wir uns in unserer kleinen Gruppe, in der alle dieselbe Meinung vertreten. Do you know how dangerous it is? Weißt du, wie gefährlich das ist? I tell you what, it is dangerous if you only walk with people who agree with you. Es ist gefährlich, wenn du nur mit Leuten unterwegs bist, die mit dir übereinstimmen. You could go into error and you would not even know it. Du könntest in einen Irrtum verfallen und würdest es nicht einmal merken. I've never really been a friend of like meetings, kind of not church meetings, but you know, like leadership meetings, this kind of thing. Ich war noch nie ein Freund von Versammlungen, nicht Gemeindeversammlungen, sondern Leiterschaftstreffen und so Ähnliches. I love to praise Jesus with people of God. Ich liebe es, Jesus mit dem Volk Gottes zu loben. I love to fellowship with the people of God. Ich liebe es, mit dem Volk Gottes Gemeinschaft zu haben. But you know this. Leadership meetings. Aber diese Leiterschaftstreffen. Where the leader is pushing his opinion and unless everybody agrees, there's no unity. Bei denen der Leiter seine Meinung durchsetzt und wenn nicht alle zustimmen, es keine Einheit gibt. I never liked it as long as I can remember back. Das hat mir noch nie gefallen, soweit ich mich zurückerinnern kann. But when I've come to Brazil, als ich nach Brasilien kam, and when I started different things, und verschiedene Dinge ins Leben gerufen habe. And one of them was Brazilian Kids Care. Unter anderem Brazilian Kids Care. We are 9 people in the main leadership team of Brazilian Kids Care. Wir sind 9 Leute im Hauptleitungsteam von Brazilian Kids Care. 9 very different people. 9 sehr unterschiedliche Leute. I mean, there's me, an Austrian. Ich bin Österreicher. Debbie, an American. Debbie ist Amerikanerin. All the others are Brazilians. Und alle anderen sind Brasilianer. But among the Brazilians, everybody's so different. Aber unter den Brasilianern ist jeder so unterschiedlich. We have somebody who is just very hard, emotions, crying, happy. Wir haben jemanden, der einfach so sehr emotional ist, weint, glücklich ist. We have some that are nothing but perfectly rational. Es gibt aber auch einige, die einfach nur absolut rational sind. We have so different diversities and temperaments. Wir haben so viele unterschiedliche Temperamente. And our strength is that everybody is allowed to have their opinion and we walk in great unity. Unsere Stärke ist, dass jeder seine Meinung haben darf und wir in großer Einheit leben. So we will have God's approval as we walk in love when we have different opinions. Wir haben also Gottes Zustimmung, wenn wir in Liebe wandeln und unterschiedliche Meinungen haben. Tomorrow we continue to learn a very important lesson about the Lord's Supper. Morgen lernen wir eine sehr wichtige Lektion über das Abendmahl. See you guys tomorrow. Bis morgen.